Aufgabe 6.2 D. Sie hören 4 Durchsagen am Bahnhof. Was müssen Sie tun? Durchsage 1. Auf Gleis 4 steht der ICE 690 nach Berlin zur Abfahrt bereit. Bitte einsteigen. Vorsicht, die Türen schließen automatisch. Durchsage 2. Auf Gleis 9 fährt ein der Intercity 2115 aus Hamburg zur Weiterfahrt um 14.53 Uhr nach Stuttgart über Bonn, Koblenz, Mainz und Mannheim. Vorsicht an Gleis 9. Bitte zurücktreten. Durchsage 3. Achtung an Gleis 8. Der Intercity 2261 nach München folgt mit einer Verspätung von etwa 15 Minuten. Ich wiederhole. Der Intercity 2261 nach München folgt mit einer... Durchsage 4. Achtung an Gleis 2. Der Intercity 144 zur Weiterfahrt um 14.40 Uhr nach Amsterdam fährt auf Gleis 3 statt 2 ein. Reisende nach Amsterdam werden gebeten, sich zu Gleis 3 zu begeben.